Kanone, ein Konzert, da macht die dicke Bertha, wenn sie kracht, dann feine gute Nacht. Unsere Bertha, unsere dicke Bertha, so hat man sie genannt, unsere Kanone, ein Konzert, da macht die dicke Bertha.